Let's turn to 1 Timothy chapter 4. Schlagen wir zum 1. Timotheus Kapitel 4. And let's all pray together. Und beten wir auch gemeinsam. Father, bless this first message of the new year. Vater, segne diese erste Botschaft im neuen Jahr. To our hearts. In unsere Herzen hinein. And let it regulate the rest of the year. Und lass das ganze Jahr einfach wiederkehren und uns beschäftigen. We pray in Jesus' name. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. The year 2007. Das Jahr 2007. What could happen this year? Was kann passieren dieses Jahr? One preacher said that God told him. Ein Prediger sagte, dass Gott ihm gesagt habe, that there will be massive terrorist attacks on America. Dass es ganz massive terroristische Angriffe auf Amerika geben wird dieses Jahr. Toward the end of the year. Und zwar gegen Ende dieses Jahres. Who knows? God knows. Wer weiß? Gott allein weiß es. We know one thing. Eines wissen wir. We're living in the last days. Wir leben in den letzten Tagen. And we could hear the trumpet sound any day. Und es kann jeden Tag passieren, dass wir die Posaunen erschallen hören. 1 Thessalonians chapter 14, chapter 4. 1. Thessalonicher Kapitel 4. 1 Corinthians chapter 15. Oder 1. Korinther Kapitel 15. The trumpet will sound. Die Posaunen werden erschallen. And those that are alive will be taken. Und die leben, sie werden genommen werden, to meet the Lord in the air. Um den Herrn zu treffen in den Wolken. The church has been waiting for this event from the beginning. Die Gemeinde, sie wartet schon auf dieses Ereignis von Anfang an. Even the first century church was waiting for the return, the soon return of the Lord. Selbst die Urgemeinde im ersten Jahrhundert hat auf dieses Ereignis gewartet, die Wiederkehr des Herrn. Even those Thessalonians that Paul wrote to were waiting for the soon return of the Lord. Die Thessalonicher, zu denen ja Paulus schrieb, sie warteten bereits auf die Wiederkehr des Herrn. But never have the world events so lined up with the Bible like they do today. Aber noch nie haben sich die Weltereignisse so in Übereinstimmung befunden mit den Dingen, die die Bibel prophezeit. Israel is a nation again. Israel ist wieder eine Nation. That was absolutely necessary for the return of the Lord. Das war absolute Notwendigkeit, damit der Herr wiederkehren kann. What will happen this year? Was wird dieses Jahr geschehen? Maybe the Lord will return. Vielleicht kehrt der Herr wieder. We thought he was going to come back in 1981. Wir haben schon gedacht, er würde wiederkehren im 1981. Then we thought 1988. Dann haben wir gedacht, 1988. Then people said 1993. Und dann haben Leute gesagt 1993. And I remember in those years just waiting, like, you know. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich gedacht habe, hey, jetzt warten. Because, you know, Israel became a nation within the generation. Und das heißt, dass Israel Nationen wurden, und dasselbe Geschlecht wird das erleben. 1948, 1988, 40 years, minus 7 years tribulation, 1981. And also hat er genau gerechnet, 1948 und dann das Jahr, was sie hatten, dann 40 Jahre zurück. Und but one of these years is the year. Aber eines dieser Jahre wird es das Jahr sein. Could be this year. Es könnte dieses Jahr sein. And will we be ready to face the Lord? Und wir werden bereit sein, uns dem Herrn gegenüberzustellen. If the Lord doesn't come back this year, Wenn der Herr dieses Jahr nicht wiederkehrt, then I will preach this message next year. Dann werde ich diese Botschaft nächstes Jahr predigen. It's the year 2008. Jahr 2008. Do you remember what I said last year? Und vielleicht erinnert ihr euch an das, was but wir dann possibly, das letzte Jahr, also heute gesagt haben. We could be in heaven. Aber vielleicht sind wir dann schon im and Himmel. Everyone could say, you were right, it was the year. Und vielleicht sind wir dann im Himmel und sagen, ja, du hast recht gehabt, jetzt sind wir hier. I didn't know, I just said it could be. Also ich habe es nicht gesagt, dass ich es wüsste. Ich habe nur gesagt, es könnte sein. But one of these years it will be. Aber eines dieser Jahre wird es so sein. So I want to talk today about eternity. Ich möchte also heute sprechen über die Ewigkeit. And we find it here in 1 Timothy chapter 4. Und wir können das finden hier im 1. Timotheus starting Kapitel with 4. Verse 7. Beginnen mit Vers 7. Have nothing to do with godless myths or old wives' tales. Rather train yourself to be godly. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit. That's also the message today. Und das ist auch die Botschaft für heute. Train yourself to be godly. Übt euch darin, gottselig zu sein. In light of eternity. Im Lichte der Ewigkeit. You know, athletes train themselves. Athleten, sie trainieren. They go to the Olympics because they train themselves. Sie können zur Olympiade gehen, weil sie trainiert haben. Godliness does not just happen. Diese Göttlichkeit, sie geschieht nicht einfach. Godliness is the effect of training yourself. Diese Gottseligkeit, sie ist die Auswirkung davon, dass man sich darin auch geübt hat. Godliness is that I depend on God. Gottseligkeit ist, dass ich ganz von Gott abhängig bin. Through his word, durch sein Wort, in prayer, und auch im Gebet. I'm drawing near to God. Ich nahe mich Gott. Through his word. Durch sein Wort. I'm looking into his word, the mirror of his word. Ich schaue tief hinein in sein Wort, was ja ein Spiegel ist, das Spiegel des Wortes. And God is speaking to me. Und Gott spricht zu mir. We'll talk about this a little later. Und ein bisschen später werden wir darüber genau sprechen. Verse 8. Vers 8. For physical training is of some value. Denn die leibliche Übung ist zu ein wenig Nütze. When I was 18, 19 years old, als ich 18, 19 war, I did 150 push-ups a day. Da habe ich so 150 Liegestütze am Tag gekonnt. Two sets of 60. Dreimal die 60. And then the third set, I could only do 40. Und beim dritten Mal, da ging nur noch 40. Hey, that's more, that's 160. Das sind okay. 160. Today, heute, I do 10. Sind es noch 10. But that's better than nothing. Ah, besser als nichts. It really, really is better than nothing. Ah, das ist wirklich besser als nichts. It's really better than nothing. Ja, es ist wirklich besser okay. als gar nichts. Okay. But godliness has value for all things. Aber Gottseligkeit hat in allen Dingen Nütze. See, I do 10 push-ups a day for one reason. Also ich mache 10 Liegestütze aus einem Grund. If I have to pick something up, I want my muscles ready. Wenn ich etwas aufheben möchte, dann möchte ich, dass meine Muskeln dazu bereit sind. I don't want to hurt myself. Someone says, "Hey, can you help me with this piano?" Ich möchte, dass ich dann sagen muss, ja, jemand sagt mir, kannst du mir helfen mit dem Piano? I used to be able to do that when I was 19. Ich sagte, als ich 19 war, da konnte ich das noch. Yeah, but Rob, you're 48 now. Aber Rob, du bist jetzt 48. When was the last thing you did anything with your arms? Und wann hast du das letzte Mal irgendwas mit deinen Armen gemacht? 15 years ago? 15 Jahre? No, this morning I was doing some push-ups. Nein, heute früh, da habe ich Liegestütze gemacht. And they're good push-ups. I have. Und richtig gut. I have these things that I put my hands on. I go deep and I have my feet up. Und da gibt es etwas, wo ich meine Hände drauf stütze und die Füße sind hinten aufgelehnt. And I do them very slow. Und dann macht diese Liegestütze ganz langsam. Major pain. Das ist richtig weh tut. I exercise myself. Und darin übe ich mich dann. But here it says it profits you some. Und da ist die leibliche Übung ist nur ein zu wenigem Nütze. It makes my coats fit better. Ja, dann sitzt mir mein Anzug ein bisschen besser. It helps my posture a little bit. Und dann stehe ich auch besser, meine Statur. And my wife thinks, und meine Frau I'm denkt, more handsome. Der schaut immer besser aus. That profits me some. Und okay. Das ist mir auch ein bisschen Nütze. But godliness has value for all things. Aber Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze. Holding promise for both the present life and the life to come. Weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Now, think of that. The life, the present life and the life to come. Naja, das gegenwärtige Leben und auch das zukünftige. Did you get it? Na, habt ihr das jetzt mitbekommen? Do you realize the difference between the two? Könnt ihr da auch irgendeinen Unterschied erkennen? Well, I hope by the end of this message you will. Also ich hoffe beim Ende dieser Botschaft, dass ihr wirklich den Unterschied seht. The life to come is eternal. Das kommende Leben, das ist ewig. Now, for those who enter into eternity without God, für die, die in die Ewigkeit eintreten müssen, ohne Gott, God has a place called Gehenna. Hat Gott einen Ort bereitet und er nennt sich Gehenna. It was prepared for the devil and his angels. Er war eigentlich vorbereitet für den Teufel und seine Engel. God's intention was not that one single person would be there. Gottes Absicht war es, dass nicht eine einzige Person dort landen würde. 2. Peter chapter 3, verse 9. 2. Petrus Kapitel 3 Vers 9. God is not willing that even one would be there. Gott möchte nicht, dass auch nur einer dort einmal sein muss. But many will be there. Aber viele werden auch dort sein. Because they reject God. Weil sie Gott abgelehnt haben. Entering into the rebellion of Satan. Und damit in diese Rebellion Satans mit eingetreten sind. And in Revelation chapter 20 verse 10. In der Offenbarung Kapitel 20 Vers 10. It says that the devil and the false prophet were cast into Gehenna. Da heißt es, dass der Teufel und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen wurden. And they were tormented day and night forever and ever. Und sie werden dort gequält für immer und ewig. Now I've often thought like this, just to get an idea. Ich habe das immer so gedacht, um irgendwie eine Vorstellung davon zu haben. Here's this unbelieving guy who lived in rebellion toward God. Da kommt dieser ungläubige Mensch, der in Rebellion gegenüber Gott gelebt hat. To enter into the lake of fire, Gehenna. Und bevor er eintritt in den Feuersee, in die Gehenna, and he turns to God and says, wendet er sich noch einmal zu Gott und can sagt, I just ask you one question? Darf ich noch eine Frage stellen? How long will I be there? Wie lange werde ich dort sein? I don't comprehend this idea of forever. Ich habe da keine Vorstellung, was heißt das für immer? So God says to him, okay, just take this bag of sand. Gott sagt, na gut, nimm diesen Sack mit Sand. And take this cup. Und nimm diese Tasse. For every year that you're there. Und für jedes Jahr, was du dort bist. Put a grain of sand in the cup. Gib da einfach ein Sandkörnchen in diesen Becher hinein. And when the cup is full, und wenn der Becher voll ist, come back and talk to me. Dann kannst du wiederkommen und sprich mit mir. After all these, I don't know, 7,000-8,000 years, this guy comes back. Und nach vielleicht 7,000-8,000 Jahren kommt dieser Mann zurück. He says, it was horrible. How much longer? Er sagt, schrecklich, schrecklich, wie lange noch? To be separated from you is unbelievable. Von dir getrennt zu sein, ist unfassbar, unglaublich. How much longer? Wie länger muss ich doch noch leiden? Well, I want you to pour the cup into this barrel. Na gut, ich möchte, dass du diesen Becher in dieses Fass leerst. Take the barrel with you. Und dann nimm das Fass mit dir. When the barrel is full, und wenn dann das Fass voll ist, come back and talk to me. Dann komm wieder und sprich mit mir. And billions and billions of years later, this guy comes back. Und dann nach Milliarden und Abermilliarden von Jahren kommt dieser Mann and wieder. And we don't even remember. Only God can remember this guy. Keiner erinnert mich mehr sehr an ihn. Nur Gott kann sich noch erinnern. I'm back. Ich bin wieder da. Remember? Erinnerst du dich noch an mich? God says yes. Gott sagt ja. How much longer? Wie lange noch? Well, I want you to take the cup now. Ich möchte, dass du diese Tasse nimmst. And every time you fill the barrel. Und jedes Mal, wenn du das Fass füllst. With grains of sand. Mit einem Sandkörnchen. Each one representing a year. Und jedes repräsentiert ein Jahr. I want you to put one grain of sand into the cup. Dann möchte ich, dass du nochmal ein Körnchen in diese Tasse füllst. So that this cup represents barrels now. So dass dieser Becher jetzt diese Fächer repräsentiert. And when this cup is full, und wenn dann dieser Becher voll ist, come back and talk to me. Dann kannst du wiederkommen und mit mir sprechen. And barrels and barrels and barrels and barrels and barrels. Und ein Fass nach dem anderen und noch eins und noch eins und noch eins. And how about filling a football stadium? Wie wäre es damit, ein Fußballstadion anzufüllen? How about this? Wie wäre es damit? How many square millimeters are in the universe? Wie viele Quadratmillimeter haben wir im Universum? What if each one represented 1,000 years? Was wäre, wenn jeder Quadratmillimeter im Universum 1,000 Jahre repräsentierte? And the universe had an end. Und das Universum hätte ein Ende. That still would not be eternity. Das wäre immer noch nicht die Ewigkeit. Because eternity has no end. Denn die Ewigkeit hat kein Ende. Now, when we go to a cemetery, we see a tombstone. Wenn wir auf einen Friedhof gehen, können wir einen Grabstein lesen. And on the tombstone, there's a date. Und auf diesem Grabstein befindet sich ein Datum eingraviert. Eingraviert 1898. Franz Schmidt. Franz Schmidt. And died 1923. Starb 1923. And before the dates, there's a dash. Und vor diesen, zwischen diesen Daten, da ist ein Bindestrich. And that dash represents our life. Und dieses Strichlein repräsentiert unser Leben. And what we did in that dash, und was wir in diesem Strich getan haben, will affect all of eternity. Wird Auswirkung haben auf die ganze Ewigkeit. And in 1 Peter chapter 1 verse 4, im 1. Petrus Kapitel 1 Vers 4, what we inherit on that first day in eternity, was wir da erben werden, den ersten Tag in der Ewigkeit, from the Lord, whatever that is, vom Herrn, egal was das it sein may not mag, be the first day, but when we receive something from the Lord at the judgment seat, vielleicht ist nicht am ersten Tag, aber wenn wir dann etwas empfangen vom Herrn beim Richterstuhl Christi, it will not fade, es wird nicht verderben, it will not spoil, es wird nicht vergehen, and it will not perish. Und das wird nicht kaputt gehen. It is eternal. Es ist für ewig. So whatever we have, egal was wir da bekommen. When the Lord died in that little dash that was his life. Als der Herr starb in diesem kleinen Strich, was sein Leben repräsentierte. For all of eternity. Für alle Ewigkeit. And it's not a length of time. Und das ist nicht irgendwie eine Länge der Zeit, die man messen könnte. It's just a state of being. Vielmehr ist es ein Zustand. We're in eternity. In der Ewigkeit. It never ends. Es hört jetzt niemals auf. Never passes away. Es wird nicht vergehen. And what the Lord did in his little dash of time, 33 years. Und was der Herr tat in diesem kleinen Strich seines Lebens, diese 33 affected Jahre. All eternity. Das hat diese Wirkung für alle Ewigkeit. He will be the King of Kings and Lord of Lords for all eternity. Er wird König der Könige sein und Herr der Herren für alle Ewigkeit. It will not change. Und es wird sich nicht ändern. Nail scars will be there. Und diese Wundmal an seinen Händen in billions upon billions upon billions of years, werden für immer da sein und in Milliarden von Jahren. It will not begin to fade. Wir werden sie nicht danach lassen. We will not begin to say, wir werden nicht anfangen zu sagen, you? Wer bist du? Well, I'm Christ. Oh, ich bin Christus. You know, I'm beginning to forget. Oh, it's been so long now. Ich glaube, ich vergesse jetzt langsam. Es ist schon so lange her. See, there's her. No length. There's no length. Da gibt es keine Zeit mehr. The reality on that first day is the reality it will be forever. Die Realität am ersten Tag ist die Realität, die da sein wird für immer. It doesn't fade. Die wird nicht vergehen oder nachlassen. It's an eternal state. Ein ewiger Zustand. And for those who were separated from God, und für die, die von Gott getrennt sind, it's an eternal state. Es ist ein ewiger Zustand. One preacher said, ein Prediger sagte, eternity is too long, die Ewigkeit ist zu lange, to be wrong, um da verkehrt zu sein, because it's an eternal state. Denn es wird ein ewiger Zustand sein. Now what will I do with my dash? Was werde ich da tun mit diesem kleinen Strichlein? My dash, my little life. Mein Strich, mein kleines Leben. Rob Prokop. Robert Prokop. June 2nd, 1958. Im 2. Juni 1958. Died. Er starb. 2000. Starb 2000. Whatever. I don't know. Was auch immer, ich weiß es nicht. And in that little dash of time. Und in diesem kleinen Strichlein Zeit. When I enter eternity, wenn ich dann eintrete in die Ewigkeit, it is now, whatever happened, fixed for eternity. Dann ist das, was da geschehen ist, für immer so fixiert. Cannot change. Ich kann es nicht mehr ändern. It's mine. Das ist das, was mir zugeteilt ist. It was an opportunity. Es war eine Gelegenheit, I could forfeit or I could take advantage of. Die ich nutzen konnte und die ich vermasseln konnte. Now godliness, Gottseligkeit, profits me now. Die nützt mir jetzt. The exercise, my exercising myself in God's word, wenn ich mich da übe in Gottes Wort, in Situationen, before the Lord in prayer, zum Beispiel vor dem Herrn im Gebet. Now, when you exercise physically, you need some resistance. Wenn du da dich körperlich übst, dann brauchst du ein bisschen Widerstand. You can actually go to a sports store and you can buy resistance. Und du kannst sogar in ein Sportgeschäft gehen und dann diese Widerstände kaufen. You can buy weights. Zum Beispiel Gewichte. You know, Martians would think, what are they doing? They're buying resistance. Also die Marsmännchen, die denken, was machen die da? Die kaufen da solche human, Gewichte. What's with a human being? Was ist mit den Menschen well, los? Well, we know, without resistance, there's no strengthening the muscles. Aber wir wissen, praktisch ohne Widerstand, da können die Muskeln nicht gestärkt werden. James would say, count it all joy when you fall into trouble. Und Jakobus sagt, zählt das wirklich als voller Freude, wenn ihr da irgendwo in Schwierigkeiten geratet? You lose your job. Arbeit verloren. Count it all joy. Rechne es als nur Freude. Count it all joy. Du bist krank. Something's wrong with your lungs. Zähle es als eine Freude. Count it all joy. Zähle es als Freude. And some would say, how can you be joyful? Wie kannst du da Freude haben? When something happens to your car or you're sick, how can you be joyful? It's unrealistic. Wenn etwas mit deinem Auto passiert und du krank wirst, wie kannst du da Freude haben? You count it as joy. Du zählst es als eine Freude. That means you count it, you look into eternity. Das heißt, du schaust in die Ewigkeit hinein. Even to your future on earth. Und vielleicht auch du betrachtest die Zukunft auf der Erde. And you realize that these things. Und du erkennst bereits, dass diese Dinge are going to affect all eternity. Alle Ewigkeit beeinflussen werden. Turn to 2 Corinthians 4 and you'll see it. Schlagt einmal hin zu 2. Korinther 4, dann könnt ihr es sehen. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 16. Therefore we do not lose heart. Deshalb ermatten wir nicht. Though outwardly we are wasting away. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. We're all getting older. Wir werden alle älter. We're all getting more wrinkles and ein paar mehr Falten. I got to wear glasses every time I read now. Ja, ich muss jetzt die Augenlider tragen, immer wenn ich lese. Unless I buy a big Bible. Oder ich kaufe mir eine große Bibel. We're wasting away. Wir werden aufgerieben. Okay. Though outwardly we are wasting away, obwohl wir äußerlich aufgerieben yet werden, inwardly we are being renewed day by day. So wird auch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. But for some people it's only week by week. Für einige ist es nur wöchentlich, so jede Woche mal. We are renewed through his word. Wir werden noch erneuert durch sein Wort. Faith comes by hearing and hearing by his word. Glaube kommt doch aus dem Hören und der Verkündigung seines Wortes. Exposing myself to his word. Wir müssen uns seinem Wort gegenüber aussetzen. Is a very important part of exercising myself to be godly. Es ist ein sehr wichtiger Teil, wenn ich mich daran üben möchte, gottselig zu sein. When the Lord was tempted in the desert. Als der Herr versucht wurde in der Wüste. What did he say? Was sagte er? It is written. Es steht geschrieben. And the devil came and said, he said, "You're hungry. Look at the stone. Turn it into bread." Bist du nicht hungrig? Schau dir den Stein an. Mach ihn doch zu Brot. He said, "It's written." Aber Jesus sagte, es steht geschrieben. Man shall not live by bread alone. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben. Well, na gut. If you worship me, I'll give you all the kingdoms of the world. Wenn du mich nur anbetest, ich werde dir alle Königreiche der Welt geben. It is written. Nein, es steht geschrieben. Thou shalt worship God alone. Du sollst den Herrn allein anbeten. Well, if you throw yourself down. Nun, wenn du dich hinabwerfen würdest. From this tower. Dort von dieser Zinne des Tempels. Your angels will catch you. Die Engel werden dich doch fangen. It's written. Nein, es steht geschrieben. And it's written and it's written and es steht it's geschrieben. Written. Es steht geschrieben. And this und es steht is godliness. Und das ist Gottseligkeit. We live by his word. Wir leben gemäß seines Wortes. And we expose ourselves to his word through prayer. Und wir setzen uns seinem Wort aus durch Gebet. But ask yourself. Aber frag dich einmal how selbst. How often in the week do you expose yourself to his word? Wie oft geschieht es in der Woche, dass du dich dem Wort aussetzt? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorkommt. Do I want to be like this really flabby person when the Lord returns spiritually? Möchte ich da diese Person sein, die so flabby, like weakling? Ein Schwächling ist da. Yeah, and the Lord returns and I see him and I'm just this like flabby thing. Ich komme vor den Herrn, ich sehe ihn und ich bin da diese schwächliche Person. Or do I want to look like Alamonde? Oder möchtest du ausschauen wie Alamonde? Alamonde, stand up and give us a pose. Come on, Alamonde, steh auf. That's what I want to look like spiritually. Geist, ich möchte so ausschauen wie Alamonde. I'm trying to get there physically, but also körperlich versuche ich dahin zu kommen. It's too much work. Aber es ist zu viel Arbeit. I want to look like Alamonde looks in my spirit body. Aber in meinem geistigen Leib möchte ich so ausschauen wie Alamonde. Awesome. Wahnsinn. And it says when the Lord returns in 1 John chapter 2. Es heißt, wenn der Herr wiederkehrt, im 1. Johannes Kapitel 2. Now you imagine, like here we are, 2007. Stell dir vor, hier sind wir jetzt, 2007. And it was in the 7th second of the 7th minute of the 7th month. Es war in der 7. Sekunde, of the 7th hour. In der 7. Stunde, in the year 2007. Monats, im Jahr 2007. And it was so obvious, but nobody was thinking except one person. Es war so offensichtlich, aber niemand hat dran gedacht. And there it was. Da war es. We're gone. Posaune und and there wir. We are in the clouds with the Lord. Und da sind wir in der Luft in den Wolken mit thinking, dem Herrn. It's really real. Es ist wirklich wahr. And the angel says, no kidding. Du machst Spaß, like, was? Like no kidding. Kein Spaß. It is Spaß, written. Was? Wasn't it? Was it not written? War es nicht geschrieben? Or why are you so slow of heart to believe, to not believe the prophets? Warum habt ihr da so träge Herzen, dass ihr die Propheten nicht glaubt? In Luke chapter 24, verse 25. Lukas Kapitel 24, Vers 25. Why are you so slow of heart to believe what was written? Warum seid ihr da so träge in euren Herzen, das zu glauben, was geschrieben steht? And it says, when he returns. Oh, das heißt, wenn er wiederkehrt. Some of us will turn away from him. Da werden sich einige von uns ihm von ihm abwenden. Because we will realize that we lived such an ungodly life. As a Christian, weil wir das sehen, dass wir als Christen ein so gottloses Leben gelebt haben. We didn't draw near to him. Wir haben uns ihm nicht genaht. We didn't exercise ourselves. Wir haben uns selbst darin nicht geübt. I'm telling you, 10 push-ups is a lot better than none. Ich kann euch nur sagen, 10 Liegestütze ist viel besser als keiner. Try it. Versuch es I mal. I would challenge you, do 3 push-ups a day. Ich möchte euch herausfordern, macht einfach 3 Liegestütze it's jeden Tag. It's a lot better than doing none. Viel besser als keine. A little is a lot better than none. Ein bisschen ist viel besser als gar nichts. Is a little bit of vitamin C better than none? Ist ein bisschen Vitamin C besser als gar nichts? It is. Is a little water better than none? Ein bisschen Wasser besser als nichts? Is a little exercise better than none? Ein bisschen üben besser als nichts? Yes, it's a lot better than none. Es ist sehr viel besser als nichts. It's not a little better, it's a lot better than none. Es ist nicht nur ein bisschen besser, sondern es ist sehr viel besser. And a little exercise in the Word ein bisschen Übung im Wort is a lot better than none. Ist sehr viel besser als gar nichts. I don't want to go one day where I don't open a Bible somewhere. Ich möchte nicht einen Tag zubringen, ohne irgendwie die Bibel geöffnet zu haben. In my bathroom, in my car, somewhere. Vielleicht irgendwie im Bad oder im Auto, irgendwo. We should be memorizing chapters of the Bible. Wir sollten da Kapitel in der Bibel auswendig lernen. Psalm 23 is the easiest one. Psalm 23 ist der einfachste. Psalm 1 is easy. Psalm 1 ist der einfach. 1 Corinthians 13 is 1. Korinther 13. Pretty easy, not so ziemlich easy. Gleich. You know, it's not that easy, but you got to work at it. Nicht so ganz einfach, aber das kann man schon üben. And placing myself before the Lord. Und dass ich mich das selbst vor den Herrn stelle. Because this life, denn dieses Leben, is going to affect all of eternity. Wird die ganze Ewigkeit beeinflussen. Colossians chapter 3 verse 1 says, it says, set your affections on the things above. Kolosser 3 vers 1 sagt, sucht die Dinge, die droben sind. Where Christ is. Wo der Christus ist. That's Christ is in eternity. Christus ist in der Ewigkeit. Now thinking of the temptations of Christ. Und wenn wir da an die Versuchung Christi denken, Matthew chapter 4, Matthäus Kapitel 4, kept saying, it is written, it's written, it's written. Er hat immer und immer wieder gesagt, es steht geschrieben, how often do steht I geschrieben say, und es steht geschrieben. It is written. Wie oft sage ich, es steht geschrieben? How often do we face a situation and say, you know what, it's written? Wie oft gehen wir in eine Situation und sagen dann tatsächlich auch, ja, aber kleiner Moment, das steht all doch geschrieben. Work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. For those who love God. Für die, die Gott lieben. Who loves God? Wer liebt Gott? If you love me, the Lord said, you'll keep my commandments. Der hat doch gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. How can I keep his commandments if I don't know what they are? Wie kann ich seine Gebote halten, wenn ich gar nicht weiß, Joshua welche sie sind? Chapter 1, be courageous. Josua Kapitel 1, sei stark und mutig. Fear not. Fürchte dich nicht. That's a commandment. Ein Gebot. They're everywhere. Überall sind and sie. As I expose myself, I realize, wow, these commandments are powerful. Und wenn ich mich diesen Geboten aussetze, erkenne ich, dass sie in sich selbst Macht tragen. Now, Revelation chapter 3, verse 21, Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. After the Lord addressed the church of Laodicea, nachdem der Herr die Gemeinde von Laodicea da angesprochen he said, hat, if you overcome, er sagte, wenn ihr aber überwindet, I will let you sit on my throne with dann me. Werde ich euch auf meinem Thron sitzen lassen. Now we have this idea like, okay, that'll Na, be wir fun. Denken uns so, okay. That'll be fun. Okay. Das wird super sein. Machen wir mal. And the Lord's up there and he says, okay, I promised hey, all the overcomers they could sit on my throne. Hey, ich habe allen Überwindern okay. versprochen, dass sie auf meinem Thron sitzen können. Okay, Alamonde, you get up there first. Alamonde, du bist der Erste man, hier. You got 5 seconds. 5 Sekunden für dich. Alamonde's like, wow, man, cool. Alamonde, Wahnsinn. So thinking, wow, the kingdom, cool. Das Königreich. The throne. Oh, wow. And the Lord says, okay, that's enough. Come on. Der Herr sagt, danke, das okay, reicht. Okay, who's next? Okay, ja, let's see. Michael Stipe, come up here. Yeah, ja, Michael Stipe. With your presentations. Okay. Oh, deine Präsentationen waren so super. Okay, there we go. Oh, wow, cool, Lord, wonderful. Hey, wow. Okay, that's enough, Mike. Come das on. Das reicht, danke schön. Okay, who's next? Wer ist der Nächste? It says, I will let you sit on the throne, on my throne. Da heißt es, ich werde euch auf meinem Thron sitzen lassen. Because I overcame. Weil ich ja überwunden habe. Or in the same way that I overcame and sat on my Father's throne. Denn ich werde euch da sitzen lassen, in der gleichen Weise, wie ich überwunden habe und auf dem Thron meines Vaters sitzen werde. You think the Father's saying, okay, Jesus, you can sit down for a couple minutes. Und denkt ihr euch, dass der Vater sagt, na Jesus, kannst du ein bisschen schauen hier. Well, Dad, this is cool. Oh, Papa, schaut super aus. Okay, son, it's my seat. Das ist jetzt genug. Okay. Das ist mein okay, Thron. It's my seat. It's eternal. Es ist ewig. He will share that, and we will share in his throne for eternity. Und wir werden seinen Thron teilen für die Ewigkeit. Which represents his authority. Und das steht für seine Autorität. And he overcame. Und er überwand. He overcame situations and temptations. Und er überwand Situationen und auch Versuchungen. Through the power of the word. Durch die Vollmacht des Wortes. In prayer to his father. Und durch Gebet gegenüber seinem Vater. And he kept reciting, it is written. Und er hat es immer wieder zitiert. Es and, steht geschrieben. And the word was on his lips. Und das Wort war auf seinen Lippen. In Colossians chapter 3, verse 16 says, let the word of God dwell richly in your heart. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort Gottes reichlich in euren Herzen wohnen. With psalms and hymns and mit spiritual songs. Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern. Making a melody unto God in your heart. Und macht in euren Herzen eine Melodie gegenüber Gott in euren Herzen. Even if you had no time all day. Und selbst wenn du den ganzen Tag überhaupt keine Zeit and hast. There you are. You're so tired. You say, Lord, I don't even have time to pray. I'm so tired. Und du bist so müde. Du sagst, oh Herr, ich habe überhaupt keine Zeit mehr zum Beten. Ich bin so müde. In bed, du gehst ins Bett. Close your eyes. Schließ deine Augen. Just do this. Mach das. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Mir wird nichts mangeln. He makes me lie down. Er wird mich niederlegen. In green pastures. In grünen Auen. He leads me beside still waters. Er führt mich an stille Wasser. He restores my soul. Er stellt meine Seele wieder her. And guides my paths. Und leitet mich auf meinen Pfaden. In righteousness. In Gerechtigkeit. For his name. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens. Sake. Willen. You know what? Do that every night. Mach das jeden Abend. I do that every night. Ich mache das jeden just Abend. About every night. Also, when I close my eyes, what do I want to do? Just let my mind wander? Also wenn ich meine Augen schließe, soll ich einfach meine Gedanken wandern lassen? Just exercise a little bit. Übt euch da einfach ein bisschen. Close your eyes, recite some verses. Schließt die Augen und zitiert ein paar Verse. I'm telling you, Alamande is not in this church for nothing. Ich sage euch, Alamande ist hier nicht in der Gemeinde. God wants us all to look like Him in the spirit body. Gott möchte, dass wir alle so ausschauen in seinem geistlichen Leib. So when the Lord returns, also wenn der Herr wiederkehrt, we will rejoice. Dann werden wir uns freuen. With joy unspeakable. Mit unaussprechlicher Freude. Because the trial of our faith is more precious than gold that perishes. Denn die Prüfung unseres Glaubens ist kostbarer als Gold, was doch vergeht. Oh, thank you. Down. You take that from me? Yeah. Okay, I think that's all I want to say. Ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte. Be in the scripture. Seid in der Schrift. The Lord could return. Der Herr könnte wiederkehren. Eternity is a very, very long time. Ewigkeit ist eine sehr, sehr lange Zeit. Well, Lord, it's great to be here. Herr, schön, dass wir well, hier sind. I just never thought I would see you. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass wir dich sehen würden. Wow, you are beautiful. Du bist so wunderschön. And just got a question. Habt ihr mal eine Frage? How long is this going to be for? Also, wie lange wird das sein, wirklich? Also, so well, lang? Here's a bag of sand. Hey, nimm du auch einen Sand, Sack. And here's a cup. Und hier ist dein Becher. Every 100 years that we're here. Und alle 100 Jahre, die wir hier sind. Every year. Jedes Jahr. Put a grain of sand in the cup. Nimm so ein Körnchen, tu es in den Becher. When the cup is full. Und wenn der Becher voll ist. Come back and ask me hey, again. Komm wieder und dann frag mich nochmal. It's going to be forever. Ja, es wird für immer sein. And we cannot underestimate what this dash means. Und wir können es gar nicht unterschätzen, was da dieser Strich bedeutet. The Bible says it's just a vapor. Die Bibel sagt, es ist nur ein Hauch. It was here and da it was gone. Ist er und da war er. But it had the power to effect the eternal state. Und doch liegt doch darin. And I'm there. And nothing changes. This is the way it is. For eternity. Und doch liegt doch in diesem kleinen Strich die Macht. We really have to let the Holy Spirit speak to us. Die ganze Ewigkeit zu beeinflussen. Und wir müssen den Heiligen Geist zu uns sprechen lassen, dass uns das wirklich aufs Herz legt. Because when we understand this, denn wenn wir das wirklich verstehen, we can count situations all joy. Dann werden wir Situationen wirklich zur vollen Freude rechnen. Because when we get there and look back, denn wenn wir dann dort sind und zurückschauen, the thing we will thank God for most, die Dinge, für die wir Gott am meisten danken werden, was the resistance. Das wird dann dieser Widerstand gewesen sein. Because denn dieser Widerstand, it forced us to exercise ourselves unto godliness. Dieser Widerstand und diese Widerstände, die haben uns ja immer wieder dazu gezwungen, dass wir uns in dieser Gottseligkeit geübt haben. In Hebrews 11, Hebräer 11, it talks about those who would not take deliverance from torture. Da spricht es von denen, die dann nicht die Befreiung von Qualen sich erwählt haben. Because they wanted a better resurrection. Und sie haben das getan, weil sie auf eine bessere Auferstehung hofften. Now that's extreme. Und das ist extrem. But you know what? Ja, wisst ihr was? They understood eternity. Sie haben die Ewigkeit verstanden. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Our time is so short here. Unsere Zeit hier ist so kurz. And I pray if there's anyone here. Und ich bete, wenn jemand hier ist. Who doesn't know you. Der dich nicht kennt. And doesn't know where they would spend eternity. Und sie wissen vielleicht nicht, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. That they would pray with me tonight. Oh, dass sie doch mit uns beten würden. Just say God in heaven. Sagen Sie einfach Gott im Himmel. The God of eternity. Gott der Ewigkeit. I want to be with you. Ich möchte bei dir sein. And Jesus died for my sins. Jesus starb ja für meine Sünden. I'm trying to understand this. Ich versuche das zu verstehen. This is what I'm hearing. Das ist das, was ich irgendwie höre. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Wash me tonight. Wasch mich heute Abend. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu Christi. Receive me. Und empfange mich. Forgive me. Vergib mir. Lord, I pray. Herr, ich bitte darum. Father in heaven. Vater im Himmel. God in heaven. Gott im Himmel. Be my Father. Sei mein Vater. Receive me. Empfange mich. And Lord, for the church tonight. Und Herr, für die Gemeinde heute Abend. If you return this year. Wenn du dieses Jahr wiederkehren würdest. May we all, Lord, be ready. Mögen wir alle, Herr, bereit dafür sein. May we be fit spiritually. Geistlich einfach fit trainiert. And physically. Auch körperlich. We pray. Darum bitten wir. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.